Eine zentrale Gedenkveranstaltung zum 70. Jahrestag der Regulierung des Pothong-Flusses fand am 20. Mai vor dem Monument für die Regulierung des Pothong-Flusses in Pyongyang statt. Der stellvertretende Vorsitzende des Kabinetts Kim Yong-jin, die Funktionäre der betreffenden Bereiche und die Werktätigen der Stadt Pyongyang nahmen daran teil. Der Referent unterstrich, dass die Regulierung des durch die Hauptstadt fließenden Flusses kurz nach der Befreiung des Landes auf Initiative des Präsidenten Kim Il-sung durchgeführt worden sei. Am 21. Mai zu C35/1946 habe Kim Il-sung auf der Feier des Baubeginns eine historische Rede gehalten und persönlich den ersten Spatenstich getan. Das sei der Beginn der groß angelegten NATO-Umgestaltung im neuen Korea gewesen. Dank seiner weisen Führung seien hierzulande die Überbleibsel der Verwüstung und Zertrümmerung aus der Kolonialherrschaft und dem harten Krieg restlos beseitigt und habe sich das Land in ein Paradies des Volkes verwandelt. Die historische Sache der Umgestaltung der Natur sei unter der Führung des großen Genossen Kim Jong-il auf einer neuen und höheren Etappe fortgesetzt und weiterentwickelt worden. Auf der Gedenkveranstaltung wurde alle dazu aufgerufen, getreu den Hinweisen der großen Führer und der Idee des Genossen Kim Jong-un über den Territorialaufbau, die Arbeit für die Umgestaltung der Natur noch dynamischer durchzuführen und in der Landespflege eine revolutionäre Wende herbeizuführen.